Krimi-Zeit, heute wieder ein Abenteuer mit Professor van Dusen. Ort der Handlung, Florida, Zeit, Dezember anno 1899. Professor van Dusen und das Gold von Mexiko. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Die Sache mit dem mexikanischen Gold, das war schon eine tolle Geschichte, meine Damen und Herren. Und vor allem eine Geschichte, die Geschichte von Hutchinson Hedge, Assistent, Begleiter, Chronist und insofern eher eine Nebenfigur. Aber diesmal nicht. Diesmal spielte ich die Hauptrolle. Wie bitte? Jedenfalls zuerst. Später tauchte natürlich Professor van Dusen auf. Und das war gut so. Was hätte der Fall sonst auch in der unsterblichen Van Dusen-Chronik zu suchen? Also wie gesagt, eine tolle Geschichte. Meine Freundin Penny entführt. Ich selbst niedergeschlagen, schwarz angemalt, beschossen, verfolgt. Schließlich musste ich sogar tauchen im Atlantik mit einem neumodischen Sauerstoffapparat. Mein lieber Hedge. Weiß schon, Professor, wie erstattet man Bericht präzise, detailliert? Und von Anfang an. Wenn ich Sie ersuchen durfte, diese goldene Regel tunlichst zu beherzigen. Machen wir, Professor, machen wir. Also. Es waren nicht die Palmen. Es war auch nicht der weiße Strand oder das blaue Meer. Es war die Wärme. Einzig und allein der Wärme wegen war ich für ein paar Tage nach Palm Beach in Florida gefahren, weil mir die Strapazen im eiskalten Alaska immer noch in den Knochen steckten. Unsere kriminologische Hundeschlittentour, Sie erinnern sich bestimmt, meine Damen und Herren. Wenn ich ehrlich sein soll, hatte ich noch einen Grund für meinen Ausflug gen Süden. Penelope de Witt, genannt Penny, Kollegin und gute Freundin. Sie war in Palm Beach beruflich einer hochinteressanten Sache auf der Spur. Das hatte sie nach New York telegrafiert. So kam es, dass ich am Morgen des 4. Dezember 1899, kurz nach meiner Ankunft, in Pennys Hotel aufkreuzte. Miss DeWitt, Sir? Ja. Einen Augenblick, Sir. Ich bedauere unendlich, Sir. Miss DeWitt ist momentan unanwesend. Sind Sie sicher? Aber gewiss doch, Sir. Miss DeWitt logiert im Zimmer 27 und wie Sie selbst feststellen können, Sir, befindet sich der Schlüssel zu Zimmer 27 an seinem Haken. Das Hotel Palmetto war so neu und so schick wie der ganze Ort. Ein kleines bisschen überladen vielleicht. Und genauso neu, schick und überladen war auch die Dame hinter dem Tresen. Außerdem war sie hoheitsvoll und mit Sicherheit unbestechlich. Freiwillig würde die mir Pennys Zimmerschlüssel nie überlassen. Ich ließ mir also was ein und meinen Panama hinter den Tresen fallen. Oh, Ihr Hut, Sir. Oh. Er ist heruntergefallen. Und liegt jetzt zu Ihren schönen Füßen. Wenn Sie gestatten, klettere ich mal nicht kurz hin. Nicht doch, Sir. Der Aufenthalt hinter der Empfangstheke ist lediglich Angehörigen des Hotelpersonals gestattet. Tja, was machen wir denn da? Vielleicht wären Sie so überaus gütig, den Hut für mich aufzuheben. Nun gut, Sir. Sie ließ sich herab. Ich griff über sie und als sie mir den Panama überreichte, hatte ich den Schlüssel in der Tasche. Der Witz war, ich brauchte ihn gar nicht. Die Tür zu Zimmer 27 war nicht abgeschlossen. Seltsam. Musik. ging rein, sah mich um. Das übliche Chaos à la Penny. Nanu, was haben Sie hier zu suchen? Was haben Sie hier zu suchen? Was geht Sie das an? Plötzlich war er aus dem Badezimmer aufgetaucht. Ein bulliger Typ, Nasenknick, ausgefranste Ohren, sah aus wie ein Boxer. Ein Boxer, der offenbar in den Ring gehen wollte. Ich wohne hier. Das ist mein Zimmer. Wir leben! Das Zimmer gehört... Au! Kurzer, rechter Haken, ansatzlos, aus nächster Nähe direkt ans Kinn von Hutchison Hedge. Als ich wieder da war, war er weg. Ich tastete mich ab. Brieftasche, Uhr, alles noch vorhanden. Also kein Raubüberfall. Auch in Pennys Zimmer fehlte anscheinend nichts. Aber dann fiel mir was auf. Vorhin hatte ich eins ihrer Notizbücher auf dem Tisch gesehen. Knallroter Einband, unverkennbar. Jetzt war es weg, mitsamt dem Boxer. Merkwürdig. Oh, Sie haben sich am Kinn verletzt, Sir. Ich? Nö, ich war das nicht. Der Schlüssel, bitte hang zurück. Aber, Sir, ich vermag mich nicht zu erinnern... Das macht nichts. Wann haben Sie Miss DeWitt zuletzt gesehen? Verzeihen Sie, Sir. Ich weiß nicht, ob ich mich für befugt halten darf, Sie über die Aktivitäten unserer Gäste zu informieren. Sieh mal an, sie war doch nicht unbestechlich. Ein paar Dollar und sie sang wie eine schicke, hoheitsvolle Nachtigall. Gestern, Sir. Gestern hat Miss DeWitt das Palmetto verlassen. Am frühen Morgen. Des Abends wollte sie zurückkehren, hat sie gesagt. Aber bis jetzt ist sie nicht aufgetaucht. Ganz recht, Sir. Wo ist sie hingegangen? Was hatte sie vor? Nun, Sir, sie erkundigte sich bei mir, wo sich ihr hierorts Gelegenheit zur Charterung eines Bootes böte. Und... Ich verwies sie auf den Hafen, Sir. Palm Beach liegt nicht direkt am Atlantik, sondern an einer kleinen Lagune. Deshalb hat Palm Beach auch nur einen kleinen Hafen. Ein Pier, ein paar Boote, ein paar Faulenzer, die im Schatten schliefen und einen Verkaufsstand mit Limonadenflaschen, Postkarten und dem stolzen Schild All Possums Emporium. All Possum selbst war weiß von Haar und schwarz von Haut. Er trug eine verwaschene Leinenhose, ein hauptsächlich aus Löchern bestehendes Hemd und einen speckigen Strohhut, unter dem er pfiffig in die Welt guckte. Hallo, Sie da! Wasser meinen mich? Klar meine ich Sie. Kommen Sie doch mal her. Wasser haben Wunsch. Was dürfen Old Possum tun für Massa? Die Onkel Tom Masche können Sie sich abschminken, Freund. Bei mir brauchen Sie das nicht. Ich bin nicht von hier. Aber Old Possum sein schwarz, Massa. Na und? Von mir aus können Sie auch rot sein oder blau, schwarz-weiß kariert, grün gestreift mit gelben Punkten. Sie kennen sich hier im Hafen aus? Ja, sicher, ich arbeite hier. Ich verkaufe Limonade, Souvenirs. Brauchen Sie was, Mister? Ein paar Minuten Ihrer Zeit. $2? Okay, worum geht's, Mister? Kennen Sie diese Frau? Ich habe immer ein Bild von Penny in der Brieftasche. Eine fotografische Porträtstudie. sprechend ähnlich, bis hin zu den Sommersprossen auf ihrer Stupsnase. Ja, die habe ich gesehen, Mister. Wann? Gestern. Morgens, als ich meinen Stand aufmachte. Sie hat sich die Boote beguckt. Und dann hat sie mit Captain Keimann gesprochen und seine Seminola geschartert für einen Tag. Schönes Boot. Ein Catch. Liegt gut am Wind. Mit der Morgenbrise sind sie raus. Wohin? Durch die Lagune und dann aufs Meer. Welche Richtung? Nordost, Mister. Nordost? Was liegt da? Nix, Mister. Der große Atlantik. Kein Land? Nur die Moskito-Insel. Knappe 3 Seemeilen vor der Küste. Aber da sind Sie nicht hin. Nein, woher wissen Sie das? Weil es nicht geht, Mister. Keiner darf auf der Moskito-Insel landen. Zutritt streng verboten. Wer sagt das? Die Montezuma-Bergungsgesellschaft, Mister. Der gehört die Insel. Und was macht die Gesellschaft auf der Moskito-Insel? Sie sucht das Gold von Mexiko. Direkt vor der Insel soll ein spanisches Schatzschiff auf dem Meeresgrund liegen und die Montezuma will die Ladung bergen, sagen die Leute. So. Wann ist die Seminola zurückgekommen? Überhaupt nicht, Mister. Der Liegeplatz ist leer. Was? Ja, wundert mich auch ein bisschen. Prima Wetter, kein Hurricane, keine Flaute. Na, vielleicht wollte Ihre Bekannte eine Spritztour zu den Bahamas machen. Das kann ich mir nicht denken, wo sie das Boot doch bloß für einen Tag gemietet hat. Haben Sie was zu trinken da? Oh, jede Menge, Mister. Sehen Sie doch hier, Limonade mit Zitronengeschmack, mit Orangengeschmack, Pfefferminzgeschmack, Ingwergeschmack. Ach, haben Sie nichts mit Whiskygeschmack? Ja, unterm Tisch, Mister. Gießen Sie sich auch einen ein. Danke, Mister. Wohl. Mögen Sie finden, was Sie suchen. Da war ich mir gar nicht so sicher. Pennys Notizbuch, ein schlagkräftiger Boxer, eine verbotene Insel, ein Schatzschiff, ein verschwundenes Boot. Ich fing an, mir ernsthaft Sorgen zu machen. Die Montezuma-Bergungsgesellschaft hatte in Palm Beach ein Büro an der Hauptstraße. Ich gab der Sekretärin im Vorzimmer meine Karte und wurde nach wenigen Minuten vorgelassen. Treten Sie näher, Mr. Hedge. Nehmen Sie Platz. Danke. Sie arbeiten für den Daily New Yorker? Das Weltblatt der Weltstadt, so ist es, Mr. Hochwürden. Hochwürden, Nachum Jerusalem. Halleluja. Preiset den Herrn. Amen. Und Sie sind... Der geschäftsführende Direktor der Montezuma Bergungsgesellschaft, Mr. Hedge. Hochwürden Jerusalem trug einen schwarzen Anzug mit steifem Pastorenkragen. Außerdem hatte er einen schwarzen Schifferbart, eine schwarze Brille und einen eigentümlich starren Blick im rechten Auge. Was kann ich für Sie tun, Mr. Hedge? Erzählen Sie mir was vom Schatzschiff an der Moskito-Insel, Hochwürden. Ach. Sie haben davon gehört? Oh, nichts Genaues, Hochwürden. Darum bin ich ja hier. Sehen Sie, Mr. Hedge, wir haben die Öffentlichkeit über unser kleines Bergungsunternehmen bislang nicht unterrichtet. Hm. Aus gutem Grund. Es gibt so viele böse Menschen auf Gottes schöner Welt, Mr. Hedge. Diebe, Räuber und Betrüger, die ohne Unterlass dem rechtmäßigen Eigentum ihrer Nächsten nachstellen. Insofern, Mr. Hedge... Verstehe, Hochwürden, verstehe. Aber wo ich nun schon mal Wind von der Sache habe... Ich weiß nicht, Mr. Hedge. Oder haben Sie was zu verbergen? Wo denken Sie hin, Mr. Hedge? Nun gut, hören Sie zu. Am Anfang stand Cortés. Hernando Cortés, der Eroberer und spätere Vizekönig von Mexiko. Als er im Jahre 1540 in Ungnade fiel und nach Spanien zurückbeordert wurde, schickte er ein Schiff voraus, eine Galeone voller Goldbarren. Damit wollte er am Hof von Madrid Stimmung für sich machen, aber die unschätzbar wertvolle Ladung kam nie in Spanien an. Die Santissima Trinidad, so hieß das Schatzschiff, Mr. Hedge, ist bei einem Sturm vor der Ostküste von Florida gesunken. Und Sie haben das Wrack gefunden, Hochwürden? Mit Gottes Hilfe, Mr. Hedge. Bei der Moskito-Insel? So ist es, Mr. Hedge. In einer Tiefe von knapp 9 Metern an einem Korallenriff. Unsere Gesellschaft hat daraufhin die Insel einschließlich aller Schürf- und Bergungsrechte vom Staat Florida erworben. Seit Monaten bereiten wir die Bergung vor. Sie können sich nicht vorstellen, Mr. Hatch, welche Vorkehrungen, welche Planungen, welchen Aufwand ein derartiges Unternehmen erfordert. Und erst die Auslagen. Haben Sie schon was rausgeholt, Hochwürden? Vorerst nur einige wenige Barren, Mr. Hatch. Ein Bruchteil der ungeheuren Menge, die noch auf dem Meeresgrund ruht. Doch mit dem Beistand des Herrn... Amen. Sie arbeiten mit Tauchern? Selbstverständlich, Mr. Hatch. Oh, kann man sich das mal ansehen? Zur Insel rüberfahren, meine ich, und... Später, Mr. Hatch. Vorläufig ist die Operation noch zu sensibel, wenn Sie verstehen, was ich meine. Boss! Alles klar, Boss. Ich hab das Buch. Wollen Sie... Nicht jetzt, Gomez. Ich bin nicht allein. Ach so. Entschuldigung, Boss. Ich hab ja nicht gewusst... Raus! Jawohl, Boss. Der Boxer aus Pennys Zimmer. Unverkennbar. Was hatte der mit Hochwürden Jerusalem von der Montezuma-Bergungsgesellschaft zu tun? Die Geschichte wurde immer undurchsichtiger. Wenn das alles war, Mr. Hatch... Danke für das Gespräch, Hochwürden. Meine Kollegin, die war doch auch bei Ihnen. Ihre Kollegin, Mr. Hatch? Mr. Witt vom Daily New Yorker. Wie? Richtig, ich erinnere mich. Eine junge Journalistin dieses Namens hat mich aufgesucht. Wann? Ich weiß es nicht mehr, Mr. Hatch. Vor einer Woche, vor 5 oder 6 Tagen. Sie hat mir einige Fragen gestellt. Wie Sie, Mr. Hatch. Ich habe sie ihr beantwortet. Wie Ihnen, Mr. Hatch. Haben Sie sie auf die Moskitoinsel eingeladen, Hochwürden? Natürlich nicht, Mr. Hatch. Warum fragen Sie? Nur so, sagte ich und ging nach Hause. Habe ich Ihnen schon erzählt, meine Damen und Herren, wo ich in Palm Beach wohnte? Nicht im Hotel, in Papas Villa mit dem schönen Namen Millionärs Ruh. Direkt am Wasser, etwas außerhalb, rund 30 Zimmer, diverses Personal, eigener Strand, eigener Pier. Eigene Dampfjacht, aber die kam für das, was ich vorhatte, nicht in Frage. Zu aufwendig und vor allem zu laut. Das Beiboot oder Dinghy, wie der Seemann sagt, da müsste ich 6 Seemeilen rudern, 3 hin, 3 zurück. Möglich, aber weniger empfehlenswert. Mir fiel was ein. Besser gesagt, wer? Mein Freund Possum. Ich machte einen zweiten Besuch im Hafen. Rudern? Na klar kann ich rudern, Mister, aber ich tu's nicht gern. Zu anstrengend. Segeln ist besser. Wenn man's kann... Ich kann segeln, Mister. Haben Sie ein Segelboot, Possum? Hab ich. Meine alte Lucy. Kleine Jolle. Wunderbar. Würden Sie mich rausfahren, Possum? Wohin? Moskitoinsel und zurück. Heute Nacht. Angst? Ein bisschen. Aber da könnte man was gegen tun. $10 zum Beispiel. 25. Dafür kriegen Sie die gute alte Lucy und mich. Einverstanden. Wir treffen uns drüben am Pier. Um Mitternacht. Es ging ganz gut. Possum war Experte und wenn man mir sagt, wo ich mich hinsetzen und an welcher Strippe ich ziehen soll, bin ich ein akzeptabler Vorschotmann oder wie das heißt. Gegen 1 Uhr nachts sahen wir was vor uns. Einen schwarzen Klecks mit ein paar hellen Punkten. Die Moskitoinsel. Wir hielten vorsichtig Abstand und ich guckte durch Possums Teleskop. Mehrere helle Bogenlampen. In ihrem Schein ein Steg mit einem Dampfer und ein langgestrecktes flaches Gebäude. Keine Fenster, stattdessen ein hoher Schornstein. Sah aus wie ein Krematorium. Vor dem Haus und am Steg je ein Mann mit Gewehr. Wir machten eine Wende, vielleicht war es auch eine Halse, und segelten um die Insel zur anderen Seite, wo es dunkel war. Die Moskitoinsel ist eher ein Inselchen, Durchmesser nicht viel mehr als 1 Kilometer. In einer kleinen Bucht gingen wir vor Anker. So, Mister. Wie geht's weiter? Ja, ich gehe an Land und sehe mich mal um. Ja, aber nicht so, Mister. Nicht in Ihrem hellen Anzug. Den ziehen Sie aus. Und was Sie drunter haben, auch. Sowieso praktischer, weil Sie an Land schwimmen müssen. Die Blendlaterne, die nehmen Sie mit. Halten Sie sie hoch, damit sie nicht nass wird. Und das hier, das nehmen Sie auch mit. Die Flasche? Ist da Whisky drin? Ruß, Mister. Ruß und Wasser. Damit schmieren Sie sich von oben bis unten gut ein. Macht Sie unsichtbar. Sie müssen es wissen, Possum. Gut, warten Sie auf mich. Eine Stunde, Mister. Wenn Sie dann nicht zurück sind. Kommen Sie mich holen? Fahre ich zurück nach Palm Beach und vergesse die ganze Geschichte. Eine knappe halbe Stunde später huschte ein höchst merkwürdiges Individuum, splitternackt und schmuddelig schwarz, eine Laterne an einer Schnur um den Hals, durchs Unterholz der Moskitoinsel, auf die Rückseite des langen Gebäudes zu. Die Insel machte ihrem Namen alle Ehre. Sämtliche Moskitos von Florida hatten sich eingefunden und durch den Ruß auf meiner Haut ließen sie sich kein bisschen abschrecken. Sonst war alles still. Nur direkt vor mir leise Geräusche. Irgendwie nass und glitschig und sehr bedrohlich. Vielleicht Schlangen dachte ich und kriegte eine Gänsehaut. Aber es waren keine Schlangen. Ich prallte plötzlich gegen ein gut Meter hohes Mäuerchen und wäre fast kopfüber in einen großen halbrunden Teich gefallen, der sich bis an die Hauswand hinzog. Vielleicht sollte ich mal Licht machen. So. Ach, du dicker Vater, Alligatoren! Der Teich war voll von Alligatoren, riesengroßen grünen Biestern, die ihre spitzen Zähne fletschten und mich hungrig anglupschten. Ich glupschte zurück und machte schnell ein paar Schritte rückwärts. Patt! Die lieben Tierchen konnten nicht aus ihrem Pool und ich konnte nicht ins Haus. In der ganzen Rückwand gab's nur ein Fenster. Und das war A, vergittert und B, direkt über den Alligatoren. Unmöglich. Ich sah mich um. Übers Dach? Das war flach und über einen dürren Baum neben dem Teich erreichbar, das heißt erkletterbar. Und Hutchinson Hedge kletterte wie ein Weltmeister. Die Alligatoren guckten interessiert zu. Wahrscheinlich hofften sie, ich würde abstürzen, direkt in ihre offenen Mäuler. Aber den Gefallen tat ich ihnen nicht. Da wären wir. Und jetzt? Ah, was erspäht mein Falkenauge? Mitten auf dem Dach. Eine Falke. Nicht verschlossen, nicht verriegelt. Und darunter Stufen. Holz. Eine Treppe nach unten. Dann mal los, Hutchinson. Aber immer schön vorsichtig. Reiß dir keinen Splitter ein. Die Falltür blieb offen. Ein guter Einbrecher hält sich immer den Fluchtweg frei, hat mir Detective Sergeant Caruso in New York mal erzählt. Ich stieg die Treppe hinunter und stand in einem Korridor. Die Treppe ging weiter, in den Keller vermutlich. Ein auffälliger Geruch hing in der Luft. Ein Geruch, der mir irgendwie bekannt vorkam. Woher? Na, würde mir schon einfallen. Drei Türen gingen vom Korridor ab. Eine an der Schmalseite, darunter ein heller Streifen, die beleuchtete und bewachte Vordertür. An den Längsseiten je eine Tür rechts und links. Hinter der rechten eine Art Labor. Tische, Schränke, technische Geräte. An der Wand ein gewaltiger Schmelzofen. Dann machte ich die linke Tür auf, leuchtete rein, guckte und stand da wie vom Donner gerührt. Denn was sah ich, meine Damen und Herren? Gold! Einen Berg von Gold! Zahllose glänzende Goldbarren wie Briketts übereinander gestapelt. Ich kam mir vor wie Alibaba in der Sesamhöhle. Langsam machte ich einen Schritt ins Zimmer. Noch einen. Ich streckte die Hand aus, nahm einen Barren vom Stapel und zuckte zusammen. Hey, Joe, Ich hatte was gehört. Hier stimmt was nicht. Draußen, im Korridor. Die Tür zum Goldraum ist auf. Ich raus. Die Vordertür stand offen. Ich seh mal nach. Es war hell. Ein Mann mit Gewehr kam den Korridor entlang. Mein alter Freund, der Boxer. Als er mich sah, blieb er kurz stehen, dann riss er das Gewehr von der Schulter. Ein Einbrecher, Joe! Ein gottverdammter, nackter Neger bei unserem Gold! Stopp! Stehen bleiben oder ich schieße! Wie ein geölter Blitz sauste ich die Treppe hoch, durch die Falltür übers Dach den Baum runter. Es fielen noch ein paar Schüsse aber. Die gingen daneben. Und wie ich so durchs Gebüsch in Richtung Boot sprintete, gingen mir zwei hochinteressante Gedanken durch den Kopf. Der erste, ich hatte noch immer den Goldbarren in der Hand. Was sollte ich damit machen? Wegschmeißen? Nö, besser mitnehmen. Aber wie? Keine Hose, keine Hosentasche. Ich stopfte das Ding kurzerhand in die Laterne und rannte weiter. Gedanke Nummer zwei, der markante Geruch an der Kellertreppe. Jetzt fiel es mir ein. Lodernde Leidenschaft, ein sündhaft teures Pariser Parfum, das ich Penny zum Geburtstag geschenkt hatte. Damit stand fest, Penny war hier, wahrscheinlich im Keller. Schade, dass ich im Moment nichts für sie tun konnte. Possum hatte die Schüsse gehört und alles vorbereitet. Das Segel war hoch, mit einer Hand hielt er die Pinne, mit der anderen das Ankertau. Sobald ich an Bord war, stachen wir in See. Wie war's, Mister? Hatten Sie Erfolg? Teils, teils. Wenn dieser Boxer mir nicht in die Quere gekommen wäre. Moment mal, wo segeln Sie denn hin, Possum? Da geht's doch nicht nach Palm Beach. Gegenwind, Mister. Schon mal was von Kreuzen gehört? Die Sonne ging auf, als wir nach mühsamer Kreuzfahrt in den Hafen von Palm Beach einliefen. Irgendwas war los. Die Faulenzer waren wach und standen an der Wasserlinie um ein dunkles Objekt, das anscheinend angespürt worden war. Posso machte das Boot fest und während ich mich, so gut es ging, in einen präsentablen New Yorker Journalisten zurückverwandelte, ging er mal gucken. Toter Mann, Mister. Ertrunken, was? Nein, Mister. Es ist Captain Keimann von der Seminole. Was? Der mit dem Penny rausgefahren ist? Die Lady, die Sie suchen. Genau der, Mister. Ich habe ihn an seiner Tätowierung erkannt. Vollgetakelt, der Viermastbarg mitten auf dem Bauch. Tätowierung? Aber Sie kennen ihn doch, Possum. Sein Gesicht ist nicht doch... Nicht mehr da, Mister. Und an Armen und Beinen fehlt auch was. Abgebissen. Hai? Nicht Hai, Mister. Alligator. Das gab mir gewaltig zu denken. Wegen dem Teich auf der Moskitoinsel und wegen der Biologie. Alligatoren gibt's nur im Süßwasser, nicht im Meer. Das hatte ich in der Schule gelernt. Ich ließ mir in Papas Villa ein anständiges Frühstück servieren und danach wollte ich eigentlich den ausgefallenen Nachtschlaf nachholen. Aber das klappte nicht. Ja, Stockfish? Ein Hochwürden Jerusalem wünscht Sie zu sprechen, Sir. Ach, gehen Sie her. Hallo? Guten Morgen, Mr. Hale. Guten Morgen. Wie befinden Sie sich? Oh, danke, Hochwürden. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich habe Ihnen eine Einladung der Montezuma Bergungsgesellschaft zu übermitteln, Mr. Hale. Ach. Wir haben uns entschlossen, einen Pressetermin auf der Moskitoinsel anzusetzen. Vor Ort gewissermaßen. In 3 Tagen. Freitag, den 8. Dezember. Um 10 Uhr vormittags wird unsere Barkasse Sie und Ihre Kollegen im Hafen von Palm Beach abholen. Bitte seien Sie pünktlich. Ich hab's notiert, Hochwürden. Und noch ein guter Rat, Mr. Hale. Ja? Warten Sie bis Freitag. Unternehmen Sie nichts Eigenmächtiges. Bei unseren strengen Sicherheitsvorkehrungen könnte das für Sie gefährliche Folgen haben. Leben Sie wohl, Mr. Hedge. Der Herr sei mit Ihnen. Jetzt sah ich überhaupt nicht mehr durch. Und deshalb tat ich das, was ich in solchen Fällen immer tue. Ich rief um Hilfe. Rätselhafter Fall. Stopp. Hilfe dringend benötigt. Stopp. Stockfish? Sie wünschen, Sir. Fahren Sie zum Büro der Western Union, geben Sie dieses Telegramm nach New York auf und warten Sie auf Antwort. Sehr wohl, Sir. Der Empfänger des Telegramms, Sie haben es erraten, meine Damen und Herren, war kein anderer als Professor Dr. Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine, der große Wissenschaftler, der geniale Kriminolog. Die Antwort, Sir. Oh, danke. Kabeln Sie ausführlichen Bericht. Van Dusen. Das heißt, er hat angebissen. Wunderbar. Und bleiben Sie, Stockfish. Ja, Sir. Sie müssen gleich wieder zur Western Union. Wie Sie wünschen, Sir. Es dauerte dann doch eine gute Stunde, bis ich meinen Bericht über die unerklärlichen Vorfälle um die Bergung an der Moskitoinsel fertig hatte. Es wurde ein sehr umfangreiches Telegramm. Nur gut, dass ich es meinem Herrn Papa auf die Rechnung setzen konnte. Van Dusens Antwort hatte ich gegen Mittag. Eintreffe übermorgen, 7. Dezember 1899, abends 6.12 Uhr. Mit Florida Express. Es hieß warten und sich in Geduld fassen. Nicht ganz leicht, wenn ich an Penny dachte. Aber ich wusste, Professor van Dusen würde alles in Ordnung bringen, das Rätsel lösen, den Fall aufklären und natürlich auch Penny retten. Das machte mir das Warten leichter. Ich kann kaum vorstellen, meine Damen und Herren, wie ich mich freute, als ich am Donnerstagabend den Professor aus dem Zug steigen sah. Ob er sich auch freute, weiß ich nicht. Jedenfalls war es ihm nicht anzumerken. Begeben Sie sich stehenden Fußes zum Bagagewagen, mein lieber Hedge. Nehmen Sie sich meines Gepäcks an. Mein Miniaturlaboratorium, meine Reisetasche und ein großer Schrankkoffer. Schrankkoffer? Was haben Sie vor, Professor? Das werden Sie erfahren, mein lieber Hedge. Beeilen Sie sich. Bis das Geheimnis des Schrankkoffers gelüftet wurde, musste ich noch etwas warten. Der Professor packte zwar aus, kaum dass wir Papas Villa betreten hatten, aber nicht den Koffer, sondern sein berühmtes Minilabor. Er wühlte herum, zog ein Kästchen heraus und stellte es auf den Tisch. Mein lieber Hedge, Professor, geben Sie mir den Goldbarren, welchen Sie sich im Verlauf Ihrer törichten Expedition auf die Moskitoinsel angeeignet haben. Töricht? Ich höre wohl nicht recht, Professor. Todesmutig wollten Sie sagen. Ich sagte töricht, mein lieber Hedge, und ich meinte töricht. Nun holen Sie schon den Barren. Aus dem Kästchen nahm Van Dusen eine kleine Schieferplatte, eine Flasche und diverse Nadeln mit dicken roten Spitzen. Mit meinem unter Lebensgefahr organisierten Goldbarren zog er einen Strich auf der Schieferplatte. Dann machte er daneben Striche mit den Nadeln. Er sah sich das Ergebnis an, nickte zufrieden, tupfte Flüssigkeit aus dem Fläschchen auf die Striche und während er dies alles tat, förderte er meine Bildung durch einen instruktiven Vortrag. Worüber? Natürlich über Gold. Oder Aurum, wie sich der Wissenschaftler in der Sprache der Wissenschaft auszudrücken pflegt. Sein Atomgewicht beträgt 196,2, sein spezifisches Gewicht 19,26 bzw. nach der Bearbeitung 19,65. In der Natur findet es sich zumeist in gediegener Form, ist jedoch stets legiert mit anderen Metallen, Silber, Kupfer, Eisen, Platin und so weiter, ja. Sagen Sie mal, Professor, was machen Sie da eigentlich? Da, wie ich soeben auszuführen versuchte, Gold in der Natur lediglich als Legierung vorkommt, ist es von nicht unerheblicher Bedeutung, den sogenannten Feingehalt, das heißt den Gehalt reinen Goldes in einem beliebigen goldenen Objekt festzustellen. Ja, und das tun Sie gerade mit dem Barren. So ist es, mein lieber Hedge. Ich bestimme den Feingehalt mittels der sogenannten Strichprobe. Ein, wie ich einräumen muss, nur in Maßen zuverlässiges Verfahren. Doch da es in der Kürze der Zeit und mangels der benötigten technischen Gerätschaften nicht möglich erscheint, eine, wie der Experte sagt, nasse Probe in Königswasser oder gar eine Kupelierung, ewig schade, Professor. Und was haben Sie rausgekriegt mit dieser Strichprobe? Ihr Barren, mein lieber Hedge. Interessanterweise übrigens ein Kilo Barren, wie er im modernen Bankgeschäft vielfach Usus ist. Ihr Barren weist den hohen Feingoldgehalt von 22 Karat auf. Das heißt, in je 24 Teilen des Bruttogewichts finden sich 22 Teile reines Gold. Also 22 24stel oder nach Adam Riese und Eva Zwerg 11 12stel. Beziehungsweise 91,67%. Ja, soll sein, Professor. Was schließen Sie daraus? Dass der Barren auf gar keinen Fall vor dem Jahre 1802 gegossen worden sein kann, mein lieber Hedge. 1802? Wieso gerade 1802, Professor? Erst ab 1802, mein lieber Hedge, wurde das von Darcy entwickelte Goldscheideverfahren mittels konzentrierter Schwefelsäure angewandt. Ja, und? Dies Verfahren ermöglicht eine sehr viel gründlichere Trennung des Goldes von seinen Legierungen. Also einen erheblich höheren Feingehalt. Oder umgekehrt argumentiert, ein vor dem Jahre 1802 hergestellter Goldbarren kann niemals einen Feingehalt von 22 Karat aufweisen. Mein lieber Hedge, der Fall ist klar. Klar. Ja. Klar wie Schwefelsäure, Professor. Klar wie dicke Tinte. Benutzen Sie Ihr, nun nennen wir es Gehirn, mein lieber Hedge. Vergegenwärtigen Sie sich folgende Fakten. Erstens, der Direktor der Montezuma-Bergungsgesellschaft behauptet, es seien erst einige wenige Goldbarren vom Meeresgrund geborgen. Wie Sie jedoch durch eigenen Augenschein feststellen konnten, lagern auf der Moskito-Insel Goldbarren in erheblicher Menge. Hunderte, Professor, Hunderte und Aberhunderte. 1000, mein lieber Hedge, nicht mehr und nicht weniger. Zweitens, besagter Direktor, welcher sich Hochwürden Jerusalem nennt, weist einen auffällig starren Blick auf. Ja. Aber nur im rechten Auge, Professor. In der Tat, mein lieber Hedge. Drittens, die Bergungsgesellschaft umgibt ihr Unternehmen mit überzogenen Sicherheitsmaßnahmen und schreckt, wie es den Anschein hat, nicht davor zurück, eine ihr lästig fallende Journalistin zu entführen, Miss DeWitt. Penny. Und viertens, das Ergebnis der soeben vorgenommenen Feingehaltsprobe beweist eindeutig, dass das Gold auf der Moskito-Insel nicht aus einem im Jahre 1540 gesunkenen spanischen Schatzschiff stammen kann. Nicht aus dem Schatzschiff? Ja, woher denn dann, Professor? Lassen Sie sich von mir eine Geschichte erzählen, mein lieber Hedge. Ja, bitte, bitte. Bevor ich in der Nacht zum Mittwoch den Florida Express bestieg, stattete ich dem Archiv unserer nicht stets nach Gebühr geschätzten Kriminalpolizei einen kurzen Besuch ab, um dort selbst gewisse Recherchen vorzunehmen. Bei dieser Gelegenheit stieß ich auf folgenden faszinierenden Fall. Vor einem halben Jahr, im Sommer 1899, war die Zentralbank von Mexiko von einer internationalen Bande beraubt worden. Die Beute? Die gesamten Goldvorräte, 1000 Kilo in Barren. Als Chef und Drahtzieher des Bankraubs war ein berüchtigter amerikanischer Gangster identifiziert worden, ein gewisser Patrick Michael Maloney mit dem Spitznamen Glasauge. Natürlich deshalb, weil er sich im Besitz einer solchen, vor allem unter ästhetischen Aspekten, kaum entbehrlichen Prothese befindet. Rechts. So ist es, mein lieber Hedge. Maloney trägt in der rechten Augenhöhle ein Glasauge. Jerusalem. Hochwürden Jerusalem? Ist Maloney. Zweifellos, mein lieber Hedge. Okay, aber was hat denn der Bankraub von Mexiko mit der Bergung einer Moskito-Insel zu tun? Genau genommen alles, mein lieber Hedge. Sehen Sie, im Gegensatz zu barem Geld sind große Mengen entwendeten Goldes kaum in Umlauf zu bringen, ohne die unerwünschte Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden zu erregen. Geraubtes Gold muss umgewandelt, muss, wie der kriminologische Terminus technicus lautet, gewaschen werden. Zunächst muss es, sofern es in distinktiver Banken üblicher Barrenform vorliegt, umgeschmolzen werden. Ach, der große Schmelzofen. Ganz recht. Vor allem aber muss es legalisiert, mit einer nicht-kriminellen Provenienz versehen werden. Um dies zu bewerkstelligen, führte Glasauge Meloni einen scharfsinnig konzipierten Plan aus. Er taufte seine Bande um in Montezuma Bergungsgesellschaft. Und er wäscht das geklaute Gold im Atlantik. Clever. Das erklärt alles. Wohin, mein lieber Hedge? Na, zur Polizei natürlich. Warten Sie, noch ist das Endstadium des exekutiven Eingriffs nicht erreicht. Ja, wieso nicht? Wir haben den Bar... Gewiss, gewiss. Und was haben wir außerdem? Naja, Ihre Recherchen, Professor, Ihre Schlussfolgerungen. Mutmaßungen, Spekulationen, zwar ohne Frage zutreffend, jedoch im juristischen Sinne keine Beweise. Diese zu beschaffen, wird unsere nächste Aufgabe sein. Ja, und wie wollen Sie das machen, Professor? Für morgen Vormittag hat Meloni alias Jerusalem einen Pressetermin angesetzt. Vor den Augen neugieriger Journalisten werden seine Taucher das angebliche Gold des Cortez aus dem Meere bergen. Dieses Gold muss vorher ins Meer gebracht werden. Sehr richtig, mein lieber Hedge. Wann? Na, heute Nacht vermutlich. Heute Nacht. Und wir werden die Gauner bei ihrem lichtscheuen Tun beobachten. Wie spät ist es? Es war kurz vor 8:30. 3 Stunden später waren wir unterwegs. In Beirut. Der Professor steuerte mit Kompass und Karte. Und wer musste rudern? Richtig, Hutchinson, Hedge, Assistent, Chronist, Begleiter und, wenn es sein muss, Galeerensklave der Denkmaschine. Ich hatte meinen Freund Possum ins Gespräch gebracht, aber Van Dusen wollte Außenstehende nicht gefährden. Sehr rücksichtsvoll. Weit voraus sahen wir die Moskito-Insel im Schein der Sterne. Und vor der Insel sahen wir den Dampfer. Er lag vor Anker. Eine starke Bogenlampe an Bord leuchtete direkt ins Wasser. Es gab Bewegung und Aktivität. Was genau vor sich ging, war nicht festzustellen. Halt! Riemen ein! Ja, ist so. Und was jetzt? Wenn wir näher ranfahren, sehen Sie uns. Wenn wir nicht näher ranfahren, sehen wir nichts. Ein echtes Dilemma. Alles ist bedacht, mein lieber Hedge. Wir werden sehen unter Wasser. Unter Wasser? Wir werden tauchen. Das heißt, Sie werden tauchen, mein lieber Hedge. Tauchen? Im Meer? In stockdunkler Nacht? Ich denke nicht daran. Nur Mut, mein lieber Hedge. Es ist doch kein Kunststück, für einige Minuten aufs Atmen zu verzichten. Klar, wozu atmen? Da keine Luxus. Mein lieber Hedge, beruhigen Sie sich. Sie brauchen Ihre liebgewordene Angewohnheit nicht aufzugeben. Muss ich nicht tauchen? Oh doch, mein lieber Hedge, oh doch. Und dabei atmen? Unter Wasser? Öffnen Sie den Schrankkoffer. Packen Sie ihn aus. Den hatten wir tatsächlich auch noch bei uns, meine Damen und Herren, im kleinen Beiboot. Und jetzt sollte ich erfahren, was in seinem dicken Bauch verborgen war. Diverse, kuriose Gerätschaften aus Kautschuk, ein paar in Kautschuk eingeschweißte Apparate und ein rucksackförmiger Metallbehälter, aus dem diverse Röhren und Schläuche ragten. Was war das? Ein Sauerstoffgerät, mein Lieber. Genauer, eine Davis-Lunge, genannt nach ihrem Erfinder, einem britischen Ingenieur. Und damit soll ich atmen? In aller Bequemlichkeit, mein lieber Hedge, wie ein zufrieden schwurrender Säugling. Wenn Sie das sagen, Professor. Sie werden sich den Sauerstofftank auf den Rücken schnallen. Ja. Das Mundstück mit den Zähnen festhalten. Ja. Doch alles der Reihe nach, mein lieber Hedge. Sie entkleiden sich. Legen diesen mit Blei beschwerten Gürtel an. Noch das noch. An welchem Sie diesen wasserdichten Kompass befestigen. Ja. Diese dichte elektrische Lampe sowie dieses Messer. So, dann befestigen Sie diese beiden Kautschukplatten an Ihren unteren Extremitäten. Ja, wozu? Was ist das? Eine meiner zahllosen Erfindungen, mein lieber Hedge. Durch sie wird die Propulsionsenergie des menschlichen Fußes um 50% gesteigert. Ich nenne sie Schwimmflossen. Ja? Also, für mich sind das Froschpaddeln. Dann knoten Sie sich diesen Strick um den Leib, dessen anderes Ende hier im Boot befestigt wird. Damit Sie mich rausholen können, wenn mir schlecht wird. Sehr beruhigend. Nur für alle Fälle, mein lieber Hedge. Da laut Karte die Tauchtiefe um die Moskitoinsel die 10 Meter nicht überschreitet, sind Sie vor der tückischen Taucher- oder auch Caisson-Krankheit absolut sicher. Ihr Wort in Gottes Ohr, Professor. Sie legen diese in Kautschuk eingefasste Brille an. Oh. Nachdem Sie das Glas innen kräftig eingespeichelt haben. Wenn's denn sein muss. Und schließlich die Davis-Lunge. Und dann? Ob es mir recht war oder nicht, ich musste erst ins und dann unter Wasser. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass das Atmen durch das Sauerstoffgerät tatsächlich funktionierte, schwamm ich auf den hellen Schein zu, den die Lampe des Dampfers auf den Meeresboden warf. In einer Entfernung von etwa 20 Metern hielt ich an, duckte mich hinter einen Korallenbusch und sah dem zu, was sich vor mir abspielte. Ein Taucher in Helm und Anzug bewegte sich langsam und umständlich auf einer ebenen Sandfläche. Aus einem Korb, der von oben runtergelassen wurde, nahm er Goldbarren, einen nach dem anderen, und legte sie auf dem Meeresgrund aus. Zwischen die Barren steckte er moosbewachsene Holzstücke. Die sollten wohl morgen Wrackträumer spielen. Das war der Beweis. Der Professor hatte recht gehabt. Wie immer. Plötzlich passierte was. Vor mir wurde es duster. Der Strahl der Lampe wanderte schnell nach oben. Und ein paar Sekunden später spürte ich einen heftigen Ruck am Seil. Das hieß zurück. Zurück an die Oberfläche. Zurück zum Boot. Was ist los? Psst, bleiben Sie im Schatten des Bootes, mein lieber Hedge. Wir sind entdeckt. Ein Lichtstrahl hatte Boot und Professor erfasst. Der Dampfer tuckerte heran. Was sollten wir tun? Bewahren Sie Ruhe, mein lieber Hedge, und befolgen Sie aufs Genaueste die Anweisungen, welche ich Ihnen nun übergeben werde. Schießen Sie los, Professor. Schwimmen Sie in gerader Linie nach Süden. Ja, aber wie soll ich denn wissen? Orientieren Sie sich am Kompass an Ihrem Gürtel. Nach genau 10 Minuten tauchen Sie auf und geben mit Ihrer wasserdichten Lampe ein kurzes Morsesignal. SOS. Verstanden? Ja, schon, aber wohin? Wenn Sie heute Abend das Beiboot klar machen, mein lieber Hedge, führte ich ein Telefonat mit der Küstenwache, worin ich Sie ersuchte, einen Ihrer bewaffneten Kutter heute Nacht eine bestimmte Warteposition nahe der Moskitoinsel beziehen zu lassen. Verstehe. Sie da, ein Boot! Und Penny? Hände hoch! Alles, und keine Bewegung! Alles ist bedacht, mein lieber Hedge. Machen Sie sich keine Sorgen. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Tue ich doch immer. Ich schwamm also nach Süden und aus der Geschichte raus. Jedenfalls fürs Erste. Was Professor van Dusen währenddessen zustieß, hat er mir später natürlich ganz genau berichtet. Er musste auf den Dampfer übersteigen, wurde zur Moskitoinsel gebracht, ins Haus, in den Keller, in einen feuchten, kahlen Raum mit einem Gitterfenster. Und wen fand er da? Natürlich Penny DeWitt. Die beiden kennen sich seit dem Leichenräuberfall und es gab eine rührende Wiedersehensszene, die aber nicht lange dauerte. Die Tür ging auf und herein trat ein unguter alter Bekannter. Das Maß ist voll, Miss DeWitt. Seit Sie hier aufgetaucht sind, ist ständig was los. Störungen, Hektik, Unruhe. Erst der nackte Neger und jetzt diese halbe Portion im Ruderboot. Auch Journalist... Ich muss doch sehr bitten, Hochwürden Jerusalem, oder soll ich sagen, Mr. Maloney? Glasauge nennen Sie zweifellos nur Ihre Freunde. Und zu diesen wünsche ich keinesfalls geeignet zu werden. Wer sind Sie? Vor sich sehen Sie Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen. Denkmaschine, Wissenschaftler, Amateurkriminologe. Kriminologe? Schnüffler, was? Das wird ja immer schlimmer. Aber jetzt reicht's. Bevor morgen die Zeitungsfritzen kommen, werden Sie beide abserviert. Und zwar auf sehr unerfreuliche Weise, weil Sie mich geärgert haben. Boss! Alarm, Boss! Ein Kutter der Küstenwache hält direkt auf den Steg zu. Auch das noch. Ich komme. Aber vorher, Gomez! Ja, Boss! Geh nach nebenan. Drück den Knopf. Du weißt, den Knopf fürs Gitter. Oh ja, Boss! Gerne! Einen interessanten Mechanismus habe ich mir einbauen lassen. Wie Sie sehen, bewegt sich das Gitter vor Ihrem Fenster langsam in die Höhe und gibt so meinen Alligatoren Gelegenheit, Sie zu besuchen. In ein paar Minuten werden Sie hier sein. Das sind angenehme Gäste. Man braucht sie nie zu nötigen. Sie haben immer Hunger. Gesegnete Mahlzeit allerseits. Ich habe mehr als nur eine Idee, meine liebe Miss DeWitt. Ich habe dies hier. Zwei Trillerpfeifen. Eine für Sie, bitte sehr. Eine für mich. Durch den Bericht unseres guten Hedge über den Teich hinter dem Haus sowie über den Zustand des toten Kapitäns Keimann war ich gewarnt und habe mich präpariert. Bekanntlich sind Alligatoren der Spezies Mississippiensis extrem geräuschempfindlich. Trillern Sie, Miss DeWitt! Trillern Sie aus Leibeskräften! Trillern Sie um Ihr Leben! Sie trillerten laut und schrill und gellend. Die Alligatoren kamen nicht näher. Sie watschelten wütend herum und stampften vergeblich. Indessen war es draußen unruhig geworden. Schüsse, schnelle Schritte, die Tür ging auf. Professor, Penny, Sie sind nicht gefressen, Sie leben noch. Kommen Sie, schnell! Gerettet. Mein lieber Hedge, keine Sekunde zu früh. Länger hätten wir unsere akustische Abwehrschlacht keinesfalls durchhalten können. Eine halbe Stunde später. Van Dusen konferierte mit dem Leutnant der Küstenwache über den Abtransport des Goldes und der gefangenen Verbrecher. Penny und ich standen versonnen am Alligatorteich. Guck mal, Haha, da hinten der Kleine, der Grasgrüne. Ist der nicht süß? Also, ich weiß nicht. Oh, bitte, Haha, holst du mir den raus? Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Du, ich nehme den mit nach New York. Ja, ich kann mich auf dem Sofa sitzen. Nein. Ich bin in eine rote Schleife um und... Vielen Dank. Haha, komm zurück, Haha! Feigling! Feigling. Nach allem, was ich ihretwegen durchgemacht hatte. Musik. Beim nächsten Urlaub, das nahm ich mir fest vor, würde ich irgendwo hinfahren, wo es keine Alligatoren gab, keine Penny und keinen Professor Van Dusen. Keine Kriminologie, keine Gefahren, keine Abenteuer, nur Ruhe, Frieden und Erholung. Aber Sie wissen ja, meine Damen und Herren, wie das so ist mit den guten Vorsätzen. Professor Van Dusen und das Gold von Mexiko. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Friedrich W. Bauschulte war Professor Van Dusen, die weltberühmte Denkmaschine. Klaus Herm, sein ständiger Begleiter und Chronist, Hutchinson Hatch. In weiteren Rollen hörten Sie Maren Kreumann, Christian Brückner, Jürgen Thurmann, Hans-Peter Halwachs, Johanna Ellbauer, Bernd Kummer. Ton und Schnitt Annette Gudra und Thomas Monajan. Regie Sylvia Rauer und Rainer Klute. Redaktion Beate Möller.